dem Tod zu dienen, so wie er es mag, grad mal 11 Jahre, doch Kind sein war tabu. Ich war Soldat und niemand hörte zu, wenn ich im Kampf vor Angst nach Mama schrie. Zu schwach, die Waffe in der Hand zu halten, die man mir verlieh. Zum Überleben braucht man Glück und kein Talent, kein Platz für Helden, die ja sowieso niemand kennt. Das Wasser knapp und stinkt und niemand, der es mag, doch hilft es mir beim Überleben. Zu entkommen von der Qual, die ihn erdrückt. Ich verlor meine Seele an den Krieg der Verdammten. Keine Zeit für Gefühle. Und noch heute wird die Nacht zur Qual. Der Angst, Schweiß überrennt mich noch einmal. Doch ich erlebe wiederholt die Qualen der Vergangenheit. Erinnerungen kann keiner ausradieren. Erinnerungen kann man nicht verlieren. Und noch heute wird die Nacht zur Qual. Der Angst, Schweiß überrennt mich noch einmal. Immer wenn ich die Augen schließ, foltern Bilder den Geist im Nacht verließ. Und noch heute wird die Nacht zur Qual. Der Angst, Schweiß überrennt mich noch einmal. Immer wenn ich die Augen schließ, foltern Bilder den Geist im Nacht verließ. Der Schlaf öffnet die Tore zur Hölle. Seele an den Krieg der Verdammten, keine Zeit für Gefühle. Und noch heute wird die Nacht zur Qual, der Angst, Schweiß überrennt mich noch einmal. Immer wenn ich die Augen schließ, foltern Bilder den Geist im Nacht verließ. Und noch heute wird die Nacht zur Qual, der Angst, Schweiß überrennt mich noch einmal. Immer wenn ich die Augen schließ, foltern Bilder den Geist in Nacht verließ.